Wie, schönste Göttin, wie, kennst du nicht mehr dein vormals halbes Leben? Hast du nicht dem Endymion in seiner sanften Ruhe? Zu manchen Zuckerkuss gegeben, bist du denn schönste Gnu, von Liebesbanden frei? Von Liebesbanden frei und folgest nur der Jäger. Der Thank you. Sonst ein Gott in diesen Feldern bin, ich lege meinen Schäferstab vor Christians Regierungszepter hin, weil der durchlauchte Pan das Land so glücklich machet, das Wald und Feld und alles liebt und lachet. Seines Landes Bahn. Ein Fürst ist seines Landes Bahn, bei wie der Körper ohne Seele, bei wie der Körper ohne Seele nicht liebe, noch sie Höhle. So ist das Land die Totenhöhle, die Totenhöhle. Sonderhaut, wer es denn ist, und so das beste Teil vermisst. Das Sonderhaut, wer es denn ist, und so das beste Teil vermisst, und so das beste Teil vermisst. So ist das Land die Totenhöhle, so ist das Land die Totenhöhle, die Totenhöhle. Das Sonderhaupt und Fürsten ist und so das beste Teil vermisst. Und so das beste Teil, und so das beste Teil vermisst. Und so das beste Teil vermisst. Und so das beste Teil vermisst. Thank you. Es liebe dir Herzog in Segen und Ruhe. es liebe der Herzog in Segen und Ruhm. In Segen, in Segen und Ruhm. Ihr Felder und Auen, lasst grünend euch schauen. Felder und Auen, lasst grünend euch schauen, ihr Felder und Auen, lasst grünend euch schauen, ruft Vivat, ruft Vivat, ruft Vivat jetzt zu, ihr Felder und Auen, lasst grünend euch schauen, ihr Felder und Auen, lasst grünend euch schauen, ruft Vivat jetzt zu. Ihr Felder und Auen, lasst grünend euch schauen, lasst grünend euch schauen, ruft niemand jetzt zu. Ihr Felder und Auen, lasst grünend euch schauen, ruft niemand jetzt zu.